Vor ein paar Jahren, als ich fast nichts mehr in der Tasche hatte, fiel es mir ein, für einige Zeit zur See zu fahren und mir den nassen Teil der Welt anzuschauen. Nicht etwa als Passagier, auch nicht als Kapitän. Nein, wenn ich zur See gehe, dann fahre ich ganz einfach auf dem Vorschiff. Ich will dort vorn im Mannschaftslogis schlafen und auch einmal hoch zur Großoberbramstänge. Also sagte ich meiner guten Stadt Manhattan lebewohl und begab mich nach New Bedford. Das Gasthaus, in dem ich Quartier nehmen wollte, hieß Zum Walfisch. Es lag in der Nähe der Docks und schien mir gerade richtig für einen, der zur See wollte. Kann ich ein Zimmer haben? Tut mir leid, wir sind voll besetzt. Na, dann nicht. Halt! Warten Sie, da wäre vielleicht doch noch was. Falls Sie nichts dagegen haben, mit einem anderen in einem Bett zu schlafen. Was ist das für ein Mann? Ein Harpunier. Ich vermute, Sie gehen auf einen Walfänger. Da wird es gut sein, wenn Sie daran gewöhnt sind. Einverstanden. Immer noch besser, als bei dieser Kälte in einer fremden Stadt herumzulaufen. Wenn Sie seine Hautfarbe nicht stört. Kein Weißer? Ein Indianer, der nur Beefsteaks isst und die können ihm nicht roh genug sein. Das erinnert mich daran, dass ich seit heute Morgen nichts gegessen habe. Wenn Sie ein Abendessen wollen, bitte. Nehmen Sie Platz, es kommt sofort. Und mein Bettgenosse, wo ist der? Noch nicht da, aber der kommt bestimmt. Nach und nach kamen die anderen Logiergäste herein. Allein, zu zweit, zu dritt. Mein Harpunier aber ließ sich nicht sehen. Es war schon fast Mitternacht. Herr Wirt, was ist denn das für einer? Kommt er immer so spät nach Haus? Nein, für gewöhnlich geht er früh schlafen. Zeitig zu Bett und zeitig heraus. Oh ja, Morgenstunde hat Gold im Munde. Aber heute ist er hausieren gegangen. Hausieren? Ich denke, es ist Harpunier. Ich weiß auch nicht, was er so lange macht unterwegs. Mag sein, er wird seinen Kopf wieder nicht los. Wird seinen Kopf nicht los? Na Herr, erzählen Sie mir doch keine Geschichten. Sie wollen mir doch nicht weismachen, dass dieser Harpunier dabei ist, seinen Kopf in der Stadt loszuwerden. Genau das will er. Und ich habe ihm vorausgesagt, dass er sie hier nicht loswerden würde. Der Markt ist ja überfüllt damit. Womit? Mit Köpfen, wie gesagt. Gibt es da nicht viel zu viele Köpfe in der Welt? Herr Wirt, Sie erzählen mir fortwährend erstaunlich und irreführende Geschichten von diesem Harpunier, den ich noch nie gesehen habe. Sie machen mir Angst vor dem Mann, mit dem ich in einem Bett liegen soll. Das ist doch eine Sache des Vertrauens, nicht? Lieber Junge, beruhigen Sie sich. Der Harpunier, von dem ich Ihnen erzählt habe, ist geradewegs aus der Südsee gekommen und hat einen Haufen neuseeländischer Köpfe mitgebracht, einbalsamiert. Große Raritäten, verstehen Sie? Ach, so ist das. Er hat sie auch schon alle an den Mann gebracht, bis auf einen. Mit dem letzten Versuch das heute Abend. Einbalsamierte Köpfe verkaufen, pfui Teufel. Dieser Harpunier ist ein gefährlicher Mann, Sie können mir das glauben, Herr Wirt. Er zahlt aber pünktlich. So. Und nun kommen Sie, ich bringe Sie zu Ihrer Schlafstelle. Es ist ein gutes Bett. Ja. Früher habe ich darin geschlafen. Warten Sie, ich mache mal eben Licht. Danke. Es war nicht gerade das eleganteste Bett, aber man konnte damit zufrieden sein. Dennoch wälzte ich mich ständig hin und her und konnte lange nicht einschlafen. Ich war schon fast drüben im Traumland, als ich schwere Tritte auf dem Flur hörte. Ein Lichtschein drang durch die Türritze ins Zimmer. Der Unbekannte trat ein. In der einen Hand hielt er ein Licht, in der anderen wahrhaftig den Kopf eines Neuseeländers. Den Leuchter stellte er in eine Ecke, ziemlich weit weg von mir, und begann seinen großen Seesack aufzuschnüren. Als er sich herumdrehte, sah ich sein Gesicht. Himmel, wie sah der aus? War das ein Gesicht? Purpurrot, gelblich und hier und da große schwärzliche Vierecke. Ich sah meine Vermutung bestätigt. Er war ein gefährlicher Mann. Er musste bei einer Messerstecherei gewesen sein, hatte was abbekommen und da war er nun, wie ihn der Doktor heimgeschickt hatte. Dann sah ich ihn im vollen Licht. Er war gar nicht bepflastert. Die schwarzen Vierecke auf seinen Backen waren nur Flecke. Zuerst wusste ich nichts damit anzufangen, aber dann kam ich darauf. Sie hatten ihn tätowiert. So scheckig wie sein Gesicht war er übrigens am ganzen Körper. Ich sah es, als er sich auszog. Dann stürzte er sich plötzlich wie ein Wilder auf mich. Wer du sein, du Teufel? Du Sprecken! Sonst ich dich machen kaputt! Herr Wirt, Herr Wirt! Hey, Hilfe! Du Sprecken! Sagen, wer du sein, sonst ich dich machen kaputt! Hilfe! Hilfe! Helfen Sie mir doch! Keine Bange, dieser Quickeck, da krümmt Ihnen kein Haar. Ach, nun hören Sie bloß auf zu grinsen. Warum haben Sie mir nicht erzählt, dass dieser Harpunier ein Kannibale ist? Ich dachte, Sie wüssten das. Habe ich Ihnen nicht gesagt, dass er mit Köpfen in der Stadt hausieren geht? Nun aber, auf und ins Bett. Du, Quickeck, mal herhören. Du mich kennen, ich dich kennen. Der Mann hier, schlafen mit dir. Kapiert? Ich kapieren gut. Du kommen. Herr Wirt, sagen Sie mir, soll zu rauchen aufhören. Dann will ich mich neben ihn legen. Ich kann es nicht ausstehen, wenn jemand raucht bei mir im Bett. Hör auf zu rauchen, Quickick! Ja, ja. Pfeife jetzt, sein aus. Gute Nacht, Herr Wirt. Jetzt können Sie gehen. Trotz seiner vielen Tätowierungen war Quickick kein sauberer, nett aussehender Menschenfresser. Am nächsten Morgen, nachdem wir vergnügt unsere Friedenspfeife geraucht hatten, waren wir die besten Freunde. Und am Abend beschlossen wir zusammen, nach Nantucket zu fahren, um auf einem Walfänger anzuheuern. Am Ziel unserer Reise angekommen, bestand Quickick plötzlich darauf, dass wir nicht beide zusammen, sondern ich allein zum Hafen gehen und unser Schiff aussuchen sollte. Jojo, sein kleiner schwarzer Götze, hatte es ihm geraten. Quickicks oder vielmehr Jojos Plan gefiel mir gar nicht. Ich hatte mich nämlich auf Quickicks scharfen Spürsinn verlassen wollen, wenn es darum ging, das beste Schiff herauszufinden. Nachdem ich mich im Hafen umgesehen hatte, fiel die Entscheidung. Die Pequod war das richtige Schiff für uns. Entschlossen ging ich an Bord. Auf dem Achterdeck stand jemand, dem ich ansah, dass er auf dem Schiff etwas zu sagen hatte. Sind Sie vielleicht der Kapitän der Pequod? Und wenn ich das nun wäre, was willst du denn von ihm? Ich will ihn anmustern. So, was willst du? Na, aus Nantucket bist du nicht. Nein, Sir. Vom Walfang verstehst du auch nichts, was? Nein, Sir. Aber das werde ich schon noch lernen. Ich bin bei der Kauffahrtei gewesen und denke... Kauffahrtei zum Henker damit. Und nichts weiter davon, sonst hat's geschnappt. Kauffahrtei hat sich was. Bist wohl auch noch stolz darauf, dass du mal auf dem Kauffahrteischiff gefahren bist, wie? Und weshalb nun auf einem Walfänger? Ja, ich möchte mal sehen, wie es beim Walfang ist. Mal sehen, wie es ist, ja? Bist du schon mal dem Kapitän Ahab begegnet? Kapitän Ahab? Wer ist das, Sir? Dachte ich's mir doch. Er ist hier der Kapitän. Ah, dann habe ich mich also geirrt. Ich dachte, ich spreche mit dem Kapitän selbst. Du sprichst mit Kapitän Pillick. Ja, mit dem, junger Mann. Es ist meine und Kapitän Bildets Sache, dafür zu sorgen, dass auf der Pickwette alles vorhanden ist, wenn es wieder losgeht. Auch die Mannschaft. Uns gehört das Schiff. Wenigstens ein großes Stück davon. Dann bin ich bei Ihnen ja an der richtigen Adresse. Hör mal zu, junger Mann. Wenn du sehen willst, wie es beim Walfang zugeht, dann kann ich dir dazu verhelfen. Und das, bevor du unterschrieben hast und nicht wieder freikommst. Sieh dir nur den Kapitän Ahab und dann merkst du, dass er bloß ein Bein hat. Was Sie nicht sagen. Hat er das andere vielleicht beim Walfang verloren? Beim Walfang verloren, junger Mann. Komm mal ein bisschen näher. Ja? Verschlungen. Wurde das Bein aufgefressen, zerhackt. Vom ungeheuerlichsten Pottwal, der je ein Boot in Stücke schlug. Was Sie da sagen, Sir, ist sicherlich die Wahrheit. Wie sollte ich aber wissen, dass gerade dieser Wal besonders wild war? Du weißt jetzt also, was Walfang ist. Hast du noch immer Lust dazu? Jawohl, Herr Kapitän. Schön. Bist du auch manns genug, einem Wal die Harpune in den Hals zu jagen und dann hinterher zu springen? Besinn dich nicht erst, rede. Ja, Sir, wenn es unbedingt sein müsste. Ich nehme aber nicht an, dass es dazu kommt. Schau dich um. Was siehst du, wenn du an der Reling stehst? Nichts als Wasser. Gut. Willst du um Kap Horn herum, nur damit du noch mehr Wasser siehst? Sir, ich habe genug von der Kauffahrtei. Ich möchte... Was habe ich dir gesagt von der Kauffahrtei? Merkt ihr das? Und mach mich nicht wild. Ich wollte nur sagen, dass ich davon genug habe und lieber auf Walfang möchte. Sir, ich bin fest entschlossen dazu. Dann kannst du gleich unterschreiben. Komm mit. Damit ging er voraus. Er führte mich unter Deck in die Kajüte. Da saß einer, über den ich mich sehr wundern musste. Wie sich bald herausstellte, war es Kapitän Bildet. Auch einer von den vielen, denen das Schiff gemeinsam gehörte. Die Brille auf der Nase las er in einem dicken Buch. Na, Bildet? Hm? Schon wieder dabei? 30 Jahre studiert ihr nun die Heilige Schrift und ich hab zugesehen. Wie weit seid ihr denn nun? Wer ist das? Er sagt, wir könnten ihn brauchen. Er will anmustern. Willst du das? Ja, das will ich. Wie findest du ihn, Bildet? Ganz annehmbar. Aber nun störe mich nicht länger. Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, da sie die Motten... Also dann, junger Mann, du heißt Ismael, war's nicht so? Schön, dann schreibe ich dich ein. Ismael... 300. Lee. Kapitän Pillick, ich habe einen Freund, der hier ebenfalls anmustern will. Soll ich ihn morgen mitbringen? Ja. Her mit ihm. Wir werden ihn mal ansehen. Na, Welche Lei will denn nun der haben? Lass es gut sein, Bildet. Das regeln wir morgen. Hat er schon mal einen Wal erledigt, hä? Mehr als ich zählen kann. Mann, bring ihn her. Als die Papiere unterschrieben waren, verließ ich die Kajüte und zweifelte nicht im geringsten, dass ich an diesem Vormittag etwas geleistet hatte. Die Pequod war genau das Schiff, das Jojo uns beiden zugedacht hatte. Auf ihm würde Quickep und ich um Kap Horn herumfahren. Aber dann ging ich nochmal in die Kajüte zurück. Na, ist noch was? Könnten Sie mir sagen, wo ich Kapitän Ahab finde? Kapitän Ahab? Was willst du von ihm? Ich denke, es ist alles in Ordnung. Du bist hier angemustert? Ja, aber ich möchte Kapitän Ahab gerne sehen. Das wird im Augenblick kaum möglich sein. Was mit ihm los ist, weiß ich nicht, aber er geht nicht aus dem Haus. Mag sein, dass er krank ist. Krank? Der Kapitän ist krank? Eigentlich sieht er nicht so aus. Krank ist er nicht und gesund ist er auch nicht, aber wie es auch ist, junger Mann, für mich ist er nicht zu sprechen und so wird er es auch für dich nicht sein. Finden Sie das nicht merkwürdig? Naja, dieser Kapitän Ebb ist ein merkwürdiger Mensch, sagen manche, aber gut ist er. Keine Angst, du wirst ihn schon leiden mögen. Er ist ein großartiger Mann, ein Gottloser, einer, der wie Gott selber sein möchte. Ja, so einer ist er, dieser Kapitän Ebb. Er spricht nicht viel. Aber wenn er spricht, dann mach die Ohren auf. Lass es dir gesagt sein, er steht über den anderen. Er ist auf der Universität gewesen, aber auch bei den Kannibalen. Und seine Lanze ist scharf und zielsicher wie keine andere auf der Insel Nantucket. Er ist kein Kapitän Peleg und kein Kapitän Bildert. Ahab ist er, mein Junge. Und Ahab, das weißt du doch, war ein König und trug eine Krone. Ja, ein niederträchtiger König, der erschlagen wurde. Haben nicht Hunde sein Blut geleckt? Hör zu, mein Junge, so etwas sagst du besser nicht mehr an Bord der Pikett. Sag es nirgends. Kapitän Ahab hat sich seinen Namen nicht selbst gegeben. Das war ein dummer Einfall seiner Mutter, die nicht wusste, was sie tat. Sie muss nicht ganz bei sich selber gewesen sein, diese Witwe. Dann gestorben ist, als Ahab kaum ein Jahr war. Lass dir ein für alle Mal sagen, junger Mann, man fährt besser mit einem guten Kapitän, der zuweilen tobt, als mit einem schlechten, der immer lacht. Na, dann auf Wiedersehen und sei nicht ungerecht gegen Kapitän Ahab, bloß weil er diesen bösen Namen trägt. Am Tage, nachdem sich Quigg mit seinem Zeichen in die Musterrolle eingetragen hatte, wurde an die Wirtshäuser, in denen die Mannschaft der Pickwood verkehrte, der Bescheid gegeben, bis zum Abend hätten die Schiffskisten und Seesäcke an Bord zu sein, das Schiff könne auslaufen. Quigg und ich beschlossen jedoch, solange es anging, an Land zu nächtigen. Es vergingen dann auch tatsächlich noch mehrere Tage, ehe wir ausliefen. Kein Wunder, wenn man bedenkt, was alles getan werden musste, bis die Pickwood fertig ausgerüstet war. Endlich, gegen Mittag des ersten Weihnachtstages, machte die Pickwood vom Kai los. Mr. Starbuck, alles klar? Kapitän Ahab wäre soweit. Hab eben mit ihm gesprochen. Nichts vergessen, wie? Schön. Dann alle Mann, achte aus. Antreten lassen, verflucht nochmal. Keinen Fluch, Peleg. Auch wenn du es eilig hast. Aber nun los, Freund Starbuck. Tun Sie, was er sagt. Hierher, ihr Kerls! Los, nach Achtern! Mr. Starbuck, jagen Sie die Bande nach Achtern! Lag bei Gangspiel! Na, was denn? Ein bisschen fix! So, habt ihr wohl in der Kauferteil gehiebt, was? Los! Willst du springen, Schafskopf? Willst du laufen? Na, und die anderen? Wartet, ich will euch helfen. Alle zusammen. Hief! Kohok, hief! Und du da, du mit der Schattenmütze. Hief! Alle zusammen. Hief! Bis euch die Zunge raushängt, ihr Banausen. Hief! Nur los doch! Endlich war der Anker gehievt, die Segel wurden gesetzt und wir kamen langsam in Fahrt. Nordisch kurz und kalt war dieser Weihnachtstag und als er endete, waren wir schon weit draußen auf der winterlichen See. Wir brauchten nun die beiden Lotsen nicht mehr. Der starke Kutter, der uns begleitet hatte, kam jetzt längsseits. Auch Pilik und Bildet verließen mit den Lotsen das Schiff. Beiden wurde der Abschied schwer, besonders für Kapitän Bildet. Er sträubte sich, wegzugehen. Widerwillig nur trennte er sich von seinem Schiff, das nun zu einer langen und gefahrvollen Reise um beide Kaps herum ausfuhr. Es war das Schiff, in das er ein paar tausend seiner sauer verdienten Dollars hineingesteckt hatte, und jetzt sollte es unter einem Kapitän, der kaum jünger als er und sein alter Kamerad war, noch einmal in alle Schrecken des Walfangs hinein. Tja, der alte Bildet sträubte sich, wegzugehen. Captain Bildet, komm, alter Freund, komm. Wir müssen gehen. Hey, ihr da! Großer Backebrass, Boot, ahoi! Längsseits kommen! Vorsicht, Vorsicht! Komm, Bildet, alter Junge, mach jetzt Schluss. Ja. Alles Gute, Starbuck! Alles Gute, Mr. Stab, auf Wiedersehen! Heute in drei Jahren erwartet euch ein dampfend heißes Mittagessen in unserem guten alten Antarktis! Los, jetzt! Und weg! Gottes Segen, Leute! Der Herr behüte euch! Hoffentlich bessert sich das Wetter bald, damit Kapitän Ahab zu euch an Deck kommen kann. Ein bisschen Sonnenschein, das ist alles, was er braucht. Und Vorsicht beim Fang, ihr Steuerleute! Seht zu, Harpuniere, dass euch kein Boot unnütz zerschlagen wird. Und sonntags geht ihr mir nicht an den Wal, verstanden, Leute? Wenn ihr aber eine schöne Gelegenheit habt, dann nützt sie nur aus. Ich ja eine Himmelsgabe verschmähen. Lebt wohl. Den Käse darf man nicht zu lange unten liegen lassen, Starbuck. Sonst verdirbt er. Und spart ja mit der Butter. Sie kostet zu viel. Und wenn nicht... So, komm doch, bitte. Ja. Schiff und Kutter lösten sich voneinander und wir fuhren blind hinaus auf den einsamen Atlantik, unserem Schicksal entgegen. Wir waren schon mehrere Tage auf See und noch immer hatte sich Kapitän Ahab am Deck nicht sehen lassen. Man konnte wahrhaftig glauben, die Steuerleute wären es, die das Schiff befehligten. Manchmal aber kamen sie mit frischen Anweisungen aus der Kajüte und dann erwies es sich, dass sie nur die Stellvertreter des Kapitäns waren. Der eigentliche Herr und Machthaber war vorhanden, doch blieb er unsichtbar für jeden, der kein Recht hatte, in sein Heiligtum einzudringen. Die Tage vergingen. Winter und Eisberge lagen hinter uns. Die Pickford fuhr durch einen hellen Frühling. Eines Morgens aber hörte man seinen gleichmäßigen Stelzschritt. Kapitän Ahab stieg an Deck. Schwer polternd stapfte er von der Heckreling bis zum Großmast. Alle Mann auf Achterdeck! Hey, hier da oben in den Toppen! Kommt da unten! Was tut ihr, wenn ihr einen Wal seht? Aussingen! Gut! Aussingen! Gut! Und dann, Männer? Ins Boot! Und ihm nach! Und was singt ihr dabei? Der Wal, rot und tot! Schon einmal habe ich euch gesagt, was ihr tun sollt, wenn ihr einen weißen Wal seht. Aufgepasst, jetzt! Seht ihr dieses Goldstück? Oh. Eine spanische Dublone! $16, ihr Männer! Wer von euch diesen Wal sieht, weißköpfig muss er sein, kraus ist die Stirn, schief das Maul und dreifach durchlöchert die rechte Flosse am Schwanz. Wer von euch mir diesen Wal zeigt, seht ihr, Jungs, der soll die Dublone haben! Oh. Es ist der weiße Wal, wie gesagt. Ein weißer Wal. Die Augen auf, Jungs. Scharf hingesehen. Wenn irgendwo das Wasser weiß wird... Captain, das muss der weiße Wal sein, den manche Moby Dick nennen. Moby Dick. Kennst du den weißen Wal? Da steht... Oh. Schlägt er nicht immer so sonderbar mit seinem Schwanz? Captain, er feuert auch. Und ist der Wasserstrahl, den er ausbläst, nicht auch merkwürdig, dicker und buschiger, als man es beim Pottwal sonst sieht? Ja, Captain. Und ihr Raben... In seine Leib, 1, 2, 3, oh, viele Eisen, alle ganz wie das. Wie ein Korkenzieher, jagt weg. Die Harpunen hat er alle in sich. und alle sind verdreht und verbogen. Ja, Dago, sein Strahl ist mächtig breit. So dick wie eine Garbe Weizen und weiß wie ein Stapel Wolle daheim in der Tacket, wenn die Schafe geschoren werden. Ja, Tashtego, er schlägt mit dem Schwanz wie ein zerfetzter Klüver in der Bell. Tod und Teufel! Männer, ihr habt wahrhaftig Moby Dick gesehen. Moby Dick! Moby Dick! Captain, von Moby Dick hat man mir erzählt. Es war doch Moby Dick, der ihm das Bein ausgerissen hat. Wer hat dir das erzählt? Ja, Starbuck und ihr alle. Ja, es war Moby Dick. Ja, ja, der weiße Wal, der Verfluchte, hat mir das Bein abgeschnitten und mich für immer zum Krüppel gemacht. Jagen werde ich ihn. Ich lass nicht nach. Und wenn ich ihn ums Kap der guten Hoffnung herumjagen muss und um Kap Horn und bis hinauf nach Norwegen und in den Mahlstrom hinein und rund um die Hölle. Dafür seid ihr auf diesem Schiff, Männer. Ja. Dafür, um mit mir den weißen Wal rund um die Kontinente herum und kreuz und quer durch die ganze Welt zu jagen, bis er Blut bläst und die Flossen hängen lässt. Was sagt ihr dazu, Männer? Die Hand darauf! Jetzt! Und auf der Stelle! Ja. Ihr habt doch Mut dazu! Ja! Ja, ja! Die Augen auf, die Lanzen scharf! Für Moby Dick, den weißen Wal. Gut, Männer, gut. Ja. Aber nun, rum, Herr Alex-Junge. Moses, die ganze große Kanne fall. Was soll das, Starbuck? Ein langes Gesicht? Keine Lust zur Jagd auf den weißen Wal. Fürchtest dich vor Moby Dick? Ich mich fürchte vor seinem schiefen Rachen? Nicht einmal vor dem Rachen des Todes, Captain, wenn es sein müsste. Wozu aber bin ich hier? Um meinen Captain zu rächen? Nein. Wale soll ich fangen. Und gesetzt den Fall, ihr habt eure Rache, Captain. Was bekommt ihr dafür? Wie viel Fassöl? Sie bringt euch nicht viel ein auf dem Markt von Nantucket. Auf dem Markt von Nantucket? Das ist nicht lache. Aber komm mal her, Starbuck. Dir muss ich anders reden. Soll es denn immer um Geld gehen? Lass dir sagen, wo mir meine Rache was einbringt. Hier! Hier! Er schlägt sich an die Brust. Was soll das? Rache an einem unvernünftigen Tier? An ihm, das euch doch nur aus blindem Trieb angegriffen hat. Das ist ja Wahnsinn! Einem unvernünftigen Tier etwas nachzutragen, Captain Ahab, heißt Freveln. Hör mich an, Mann. Das Auge sieht nur Masken. Wenn etwas geschieht, dann regt sich hinter der Maske das, was wir nicht kennen. Wer es treffen will, muss die Maske wie eine Wand durchstoßen. Und so eine Wand ist für mich der weiße Wal. Vielleicht ist nichts dahinter. Doch ich spüre mich geplagt, bedrängt. Ich ahne eine gewalttätige Kraft von unerklärter Bosheit. Und gerade das Unerklärliche an ihr ist es, dass ich hasse! Ob der weiße Wal nun mein Feind selbst ist oder nur meines Feindes Werkzeug, ich hasse ihn. Sprich nicht von Frevel, Mensch, das ist brutal! Stehen wir bei uns allen. Her mit dem Mann! Trinkt und gebt Hilfe! Rundherum! Gut so, Männer! Die Mannschaft trinkt zuerst! Trinkt die Harmonie und schwört! Moby Dick! Rot und tot! Moby Dick! Rot und tot! Moby Dick! Rot und tot! Zu dieser Mannschaft, die Moby Dick Tod und Verderben schwor, gehörte auch ich. Ich hatte mitgejohlt und mitgeschworen. Weil mir im Innersten bang vor ihm war, schrie ich noch lauter und konnte nicht genug schwören. Ich war wie wild, hatte Mitleid mit Ahab und seine Rache war nun auch meine Rache. Schwül und wolkig war der Nachmittag. An Deck lungerten die Leute herum und blickten gedankenlos aufs bleigraue Wasser. Nichts regte sich. Und doch lag eine gewisse Erwartung in allem. Hoch oben, im Großtopp, stand Tashtego und spähte gespannt in die Ferne. Er glich dem Seher, der die Schatten des Schicksals wahrnimmt und ihr Kommen mit wildem Schrei ankündigt. Da bläst er! Da! Er bläst! Wo? In Lee! Zweimal ab! Ein ganzes Rudel! Die Boote zu Wasser! Vier weg, die Boote ist voll! Verstand ihr da drüben? Die Boote fielen mit lautem Klatschen ins Wasser. Frei weg wie Gemsen sprangen die Männer vom schlingernden Schiff in die hin und her geworfenen Boote hinab. Sie hatten sich kaum vom Schiff abgesetzt, als wieder Ahabs Donnerstimme ertönte. Verteilt euch! Los doch! Alle vier Boote! Stopp! Nach Lee! Nach Lee, Sir! Legt euch rein! Da! Da! Und da! Voraus! Jungs, da bläst er! Legt euch rein! Pult das, Jungs! Pult, Kinder! Pult! Pult das, die Regen krachen, Jungs! Ja, das war ein Schlag! Auf den setze ich 1000 Pfund! So machen wir das Rennen! Wer was taugt, der zieht das Messer und pult mit der Klinge zwischen den Zähnen! Springt ihr, nun schafft ihr was! Wer zieht es nach was aus? Und ihr beißt auf Stahl! Los! Mr. Starbuck! Backbord, ahoi! Hallo! Stopp! Los! Und renn! Ah, da hört ihr's, Jungs! Auf ihn! Nicht auf den weißen Wal, noch nicht! Weiter! Pult, Jungs! Pult! Augen auf! Jeder Mann beobachtet in der Richtung seines Riemens! Pult, ihr lieben Kinderchen, pult! Aber wo zum Teufel wollt ihr denn hin? Sachte, Leute, sachte! Nur pullen kann helfen, sonst nichts! Brecht euch die Knochen, zerbeißt die Messer! Mehr ist gar nicht nötig! Wir kriegen Sturm! Hört zu, Leute, wir kriegen unseren Fisch, bevor die Böe losbricht. Wieder weißes Wasser. Auf ihn! Da ist der Höcker. Da, da! Gib's ihm! Quigg hatte seine Harpune geschleudert. Vieles geschah nun zugleich. Achtern warf ein Stoß das Boot unversehens hoch, der Bug aber lief auf wie an einem Riff. Das Segel ging knallend hintenüber. Heißer Dampf schoss neben uns auf. Unter uns bebte der Grund. Ein weiß schäumendes Gebrodel ringsum, in das die Mannschaft kopfüber geworfen wurde. Bö, Wal, Harpune, alles war eins geworden. Der Wal aber entwischte, denn das Eisen hatte ihn nur gestreift. Der Wind wehte schärfer. Er heulte jetzt. Die Wogen schlugen wie Schilde gegeneinander und die Bö umbrauste uns. Keiner glaubte mehr an Rettung. Aber dann fischte man uns doch noch auf und brachte uns sicher an Bord. Die anderen Boote hatten ihren Wal aufgegeben und die Leinen gekappt, noch ehe die Bö richtig losgebrochen war. Alle waren rechtzeitig zum Boot zurückgekehrt. Tage verstrichen und Wochen. Die elfenbeinerne Pickward hatte unter halben Segeln geruhsam drei Fanggründe durchkreuzt, den bei den Azoren, den bei den Kapverdischen Inseln und den vor der Mündung des Rio de la Plata. Während wir den Indischen Ozean durchfuhren, gab es nicht viel zu sehen. Ich hatte Wache auf dem Vortopp. Plötzlich schreckte ich auf. Zuerst war ich meiner Sache nicht sicher. Ich schaute genau hin. Aber stimmte. Da, in Lee, keine 40 Faden weit, wälzte sich wie der gekenterte Rumpf einer Fregatte ein gewaltiger Pottwal im Wasser. Wal, ahoi! Die Boote ins Wasser! Schiff nach Luft! Schiff nach Luft! Das plötzliche Geschrei der Mannschaft musste den Wal beunruhigt haben. Ehe die Boote zu Wasser waren, wendete er majestätisch und schwamm dann leewärts davon. Wir paddelten schnell und lautlos hinter dem Wal her. Da! Er taucht! Wir kommen wieder hoch! Halt, Männer! Nehmt euch Zeit, aber bringt mir das Boot in Fahrt! Blitzen muss es! Blitzen! Mehr ist nicht nötig! Lang ausholen! Und ganz durchziehen, der Stau! Jetzt! Und noch einmal! Alle! Alle! Nur kaltes Blut! Teufel! Holt, dass die Toten aus ihren Gräbern steigen! Mehr ist nicht nötig! Holt Jungs, holt! Warum? Warum? Gallo! Gallo! Macht die Leine nass! Holt! Will! Oh, hol ein! Hol ein! Ran an ihm! Holt! Holt! Nicht die Harpune, Tastaro! Ich nehme die Lanze! Er ist tot! Er ist tot, Mr. Stubbs! Der Wal ist tot! Ein Pottwal wird sogleich abgespeckt, wenn er nach langer und unermüdlicher Arbeit längsseits gebracht worden ist. Das geschah in der Nacht. Und was für ein Tag kam dann. Die Pequod wurde ein Schlachthaus und jeder Seemann ein Schlechter. Dem Wal wurde die Speckschicht abgezogen, so wie man eine Apfelsine schält. Ein Streifen Speck nach dem anderen verschwand durch die Großluke nach unten in den dämmerigen Speckladeraum. Schließlich war das beschwerliche Geschäft zu Ende. Hol ein die Ketten! Lass los den Wal! Du sehen, Ismael! Das Schwimmen davon, was sein übrig geblieben von Walfisch! Der Rest bleibt im Wasser? Nicht lange! Du sehen! Haifische! Sie zerreißen Walfisch, gibt nichts mehr übrig! Da! Sie hieven an Bord! Kopf! Sprich, ehrwürdiges Haupt, und löse uns dein Rätsel. Du bist der Taucher, der am tiefsten getaucht ist. Du bist am Grunde der Welt gewesen. Dort, wo die gesunkenen Schiffe zerfallen und die Anker rosten. Du hast vieles gesehen und sprichst doch nicht. Da, ein Segel! Solche Totenstille, ein lebendiger Ruf. Gib mich das Wort. Wo denn? Drei, Strick am Steuerbord voraus, Sir! Eine Brise kommt auf! Immer besser, Mann. Ich wollte die Brise, schwellte mir die scharfen Segel. Ein Walfänger, Sir. Bouton de Rose. Hey! Ahoi! Habt ihr den weißen Wal gesehen? Was für einen Wal? Den weißen Wal! Es ist ein Pottfisch! Moby Dick! Habt ihr ihn gesehen? Nie etwas gehört von einem Wal! Cachalot Blanc, weißer Wal! No! Dann wurde auf der Pequod zum ersten Mal Tran gekocht. Am nächsten Tag begegneten wir der Samuel Enderby aus London. Das Sprachrohr am Mund stand Ahab in seinem aufgeheizten Boot und das Knochenbein war für den fremden Kapitän deutlich sichtbar. Schiff ahoi! Habt ihr den weißen Wal gesehen? Ahoi! Habe deine Frage nicht verstanden! Hast du den weißen Wal gesehen? Den weißen Wal? Yes! Er ist mir begegnet! Look! Sieh dir das an! Lass das Boot zum Wasser. Schnell. Ich muss rüber zu Ende dabei. Klar zum Firmen. Der fremde Kapitän hatte aus den Falten seiner Jacke etwas hervorgezogen, das bis dahin verborgen gewesen war. Einen weißen Arm aus Pottwalbein. Kapitän Ahab konnte es kaum erwarten, bis er an Bord des anderen Schiffes war. Schließlich aber stand er an Deck. Beide Kapitäne kreuzten ihre beinernen Gliedmaßen wie zwei Schwertfische ihre Klingen. Ja, ja, mein Lieber. Wir wollen uns die Knochen schütteln. Arm und Bein. Dir kann der Arm nicht mehr verdorren und mir mein Bein nicht mehr davonlaufen. Aber nun sag, wo hast du den weißen Wal gesehen? Und wie lange ist das schon her? Den weißen Wal. Da. Am Äquator. Das war zur letzten Fangzeit. Und er hat dir den Arm abgerissen? Yes. Ihm verdanke ich das. Und wie war's mit deinem Bein? Erzähl du zuerst. Wie ist es dir ergangen? Wir hatten Pottwale gesichtet. 4 oder 5. Und ich komme auch an ein Fest mit meinem Boot. Auf einmal schießt von unten nach ein zweiter Wal herauf. Und was für einer! Milchweiß an Kopf und Buckel. Und alles voller Krähenfüße und Falten. Das war er. Ja, das war er! Harpunen im Leib. Da, dicht bei der Steuerbord. Harpunen, die sind von mir. Meine Eisen! Und weiter! Dieser uralte Pottwal schnappt wahrhaftig nach der Leine. Ich sehe schon, er wollte sie durchbeißen. Oh, wollte den Wal, den ich an der Leine gehabt habe, befreien. Oh, ich kenne seine Schliche. Wie es dann eigentlich zuging, I don't know, ich weiß nicht genau. Aber wie er uns die Leine zerbiss, muss er sich an seinen Zähnen verhakt haben. Ich greif nach der erstbesten Harpune und der Uralte hat sie auch bald im Fleisch. Das kümmert ihn wenig. Das macht Moby Dick nichts aus. Das hättest du sehen müssen, Mann. Im nächsten Augenblick war ich blind wie ein Maulwurf. Beide Augen wie ausgeschlagen. Und alles versinkt in Schaum und stockduster ist's. Und da hebt doch der Wal den Schwanz. Senkrecht steht er. Wie ein Turm aus Marmor. Pull nützt nicht mehr. Ich taste nach der zweiten Harpune. Und will sie gerade über Bord bringen. Da kommt der Schwanz herunter wie ein Turm beim Erdbeben und haut mir das Boot mitten durch. Genau so war's bei mir. Genau so. Die Fetzen flogen nur so herum und der weiße Buckel schießt Schwanz voraus zwischen die Trümmer, als wären es Hobelspäne. Wir fliegen selbstverständlich alle raus. Ja. Yes. Und da ist noch diese damned zweite Harpune. Und der weiße Wal schleppt sie hinter sich her. Und sie zischt hart an mir vorbei und ihr Widerhaken fasst mich hier am Oberarm. Was dann kam, war die Hölle. Und was war mit dem weißen Wal? Yes, right. Der weiße Wal. Nun, der tauchte und ließ sich nicht mehr blicken. Warst du noch einmal hinter ihm her? Hatte keine Lust mehr. No joy. Meinen zweiten Arm bekommt er jedenfalls nicht. Nie mehr Jagd auf Moby Dick. Dem geht man besser aus dem Weg. Das ist doch auch deine Meinung, Wal? Ja, aus dem Weg gehen wäre besser. Nichtsdestotrotz, gejagt wird er. Moby Dick ist ein Magnet, musst du wissen. Wie lange ist das her, seit du ihn zuletzt gesehen hast? Du hast mir noch nicht erzählt, wie du dein Bein verloren hast. Keine Zeit! Muss mich beeilen! Also sag mir, welchen Kurs hat Moby Dick eingeschlagen? Welchen Kurs? To the east! Nach Osten! So, nach Osten, nach Osten! Helft mir! Schnell, ich will von Bord! Ich muss Moby Dick fangen! Wir glitten an den Barschi-Inseln vorüber und liefen endlich in die Südsee hinaus. Ich, Ismael, hätte den Pazifik, wäre mir nur leichter ums Herz gewesen, freudig begrüßt, denn es war mir ja ein heißer Wunsch meiner Jugendjahre erfüllt. Vor mir lag der stille Ozean. Ein blaues Wogen, 1000 Meilen ostwärts. Ahab stand wie eine eherne Bildsäule auf seinem gewohnten Platz neben den Besanwanden und sog den salzigen Hauch des neuen Meeres in sich ein, worin gerade jetzt der weiße Wal, der Gehasste, dahinziehen musste. Endlich war Ahab da, wohin er gewollt hatte. Unser verrußter alter Schiffsschmied nützte das freundliche Wetter und arbeitete an Deck. Seine Schmiede stand neben dem Vormast, wo sie an einigen Ringbolzen festgemacht war. Plötzlich kam Ahab daher. Was machst du da, Schmied? Muss eine alte Lanzenspitze schweißen, Sir. Ein rissiges, verbogenes Stück. Und wird sie wieder glatt? Glaub schon, Sir. Mir scheint, bei dir wird wohl alles wieder glatt. Ganz gleich, wie schartig so ein Stück ist, was, Schmied? Ja, Sir, so ist's. Ich werde mit allen Scharten fertig. Nur nicht mit einer. Dann sieh her. Hier. Hier. Diese Scharte. Hier, an der Schulter. Kannst du die auch wieder glatt machen? Wenn du das könntest, Schmied. Wie gern legte ich dir meinen Kopf auf den Amboss. Das ist gerade die eine, Sir. Ich hab's ja gesagt, dass ich mit einer nicht fertig werde. Ja, Schmied. Es ist die eine. Und die kann keiner mir glätten. Jetzt aber weg mit dem Kinderspielzeug da. Nichts mehr von Lanzenspitzen heute. Sieh her. Auch ich brauche eine Harpune. Und was für eine. Eine, die 1000 Teufel nicht zerbrechen können. Hier. In dem Beutel ist das Material dazu. Hufnägel, Sir. Sieh, Schmied. Das sind lauter aufgelesene Nägel. Aus den stählernen Hufeisen von Rennpferden. Das ist das beste und zäheste Material, Sir, womit wir Schmiede zu tun haben. Weiß ich, Mann. Zusammengeschweißte Hufnägel gehen nie wieder auseinander. Aber nun schnell an die Arbeit. Zuerst schmiedest du 12 Stäbe für den Schaft und die windest und drehst und hämmerst du ineinander, als wären es 12 einzelne Stränge eines starken Schlepptaus. Schnell, ich zieh den Blasebalg. Die Harpune ist doch nicht etwa für den weißen Wal. Für wen denn anders als für den weißen Teufel? So, nun die Widerhaken. Die musst du selber machen. Hier. Hier sind meine Rasiermesser. Feinster Stahl. Nimm sie, Mann! Ich brauche sie nicht mehr. Mein Bart bleibt stehen. Ich esse kein Abendbrot mehr. Ich bete nicht bis... an die Arbeit. Los! Nein, nein, nein. Nicht mit Wasser härten. Hey, Verstego! Flieg weg! Bagao! Hierher! Was meint ihr, Heiden? Gebt ihr mir so viel Blut, dass ich meine Widerhaken darin härten kann? Ein paar Tage später wurden Wale gesichtet und 4 erlegt. Einen davon brachte Eheb zur Strecke. Es war schon spät am Tag, als die Lanzen diesen Kampf beendet hatten. Der letzte Wal aber konnte vor dem nächsten Morgen nicht erreicht werden und das Boot, das ihn erlegt hatte, blieb die ganze Nacht neben ihm liegen. Es war Ahabs Boot. Ahab und seine Bootsleute waren eingeschlafen. Nur Fedallah, der Feueranbeter, nicht. Er kauerte im Bug und sah den Haien zu, die den Wal gespenstisch umspielten. Ahab fuhr aus seinem Schlaf auf. Ich habe wieder davon geträumt. Wovon? Von den Totenbaren? Hab ich dir nicht gesagt, alter Mann, dass du einst weder auf der Totenbahre noch im Sarg liegen wirst? Wer, der auf See stirbt, wird denn auch aufgebahrt? Ja, wenn's ans Sterben geht, bin ich dein Lotse und geh dir voran. Und wenn du mir vorangegangen bist, dann musst du mir aufs Neue erscheinen und mir den Weg zeigen. Sonst kann ich dir nicht folgen. War's nicht so? Gut, gut, ich will dir glauben. Denn so bin ich doppelt sicher, dass ich Moby Dick erschlage und auch weiterleben werde. Du sollst noch ein weiteres Unterpfand haben, alter Mann. Pfand ist's, durch den du allein sterben kannst. Am Galgen? Heißt das? Dann bin ich ja unsterblich an Land und auf See! Unsterblich an Land und auf See! Das wärmste Klima hat die ärgsten Stürme. Und den fürchterlichsten aller Stürme, dem Taifun, begegnet der Seemann in den japanischen Gewässern. An jenem Tag, da Ahab den Kurs zum Äquator einschlug, waren der Pequod bis gegen Abend alle Segel zerfetzt und mit nackten Masten musste sie einen Taifun überstehen, der sie genau von vorn angefallen hatte. Auch danach blies der Wind stürmisch. Der Wind, stopp! Merkst du nicht, dass der Wind aus Osten kommt? Genau von dort her, wo Ahab den weißen Wal zu finden hofft. Genau von dort her, worauf er seit heute Mittag zuhalten lässt. Elmsfeuer! Erbarmen! Ja, schaut nur hinauf! Und seht sie euch an, die weiße Flamme! Sie leuchtet uns nämlich zum weißen Wal. Her mit der Kette da! Mit dem Blitzableiter vom Großmast! Ich möchte doch spüren, wie es Puls dahin. Puls gegen Puls schlagen und Feuer gegen Blut. So. O reiner Geist des reinen Feuers. Ich weiß, dich anbeten heißt dir trotzen. Du willst nicht geliebt sein. Du magst keine Demut. Und mehr als töten, wie du alle tötest, kannst du selbst den nicht, der dich hasst. Ihr Boot, Sir. Der Blitz ist in ihr Boot gefahren. Es brennt. Da brennen die Flammen. Du bist mein Vater, Feuer. Flackere hoch auf. Schlage zum Himmel empor! Ich flacke mit dir! Ich möchte eins sein mit dir! Im Trotz bete ich dich an! Gott ist gegen Sie, alter Mann! Lassen Sie ab von Ihrem Vorhaben! Eine schlimme Reise ist das! Lassen Sie mich die Rahmen rumreißen und wenden, solange das noch möglich ist, Sir! Ihr habt alle geschworen, den weißen Wal zu jagen! Und durch diesen Schwur seid ihr gebunden, wie ich mit Leib und Seele, mit Blut und Leben. Jetzt und immer. Tod den weißen Wal! In jener Nacht witterte Ahab den Wal. Als er in der Mittelwache nach Mitternacht wie so oft zum Loch für sein Knochenbein ging, warf er plötzlich den Kopf zurück und atmete die Seeluft ein. Er schnüffelte wie ein wachsamer Schiffshund, wenn man einer Südseeinsel entgegenfährt. Hey, hier da oben! Seht ihr was? Nix, Sir! Nix! Alle Mann an Deck! Da haben Säge! Alle Lehsäge setzen! Da! Da bläst er! Da bläst er! Wal! Mit einem Buckel wie ein Schneeberg! Er ist Moby Dick! Keiner von euch hat ihn vor mir gesehen. Aber jetzt töte ich ihn. An die Brassen! Mann am Ruder, geh aus dem Wind. Brassen heißt, wie es sich aufbeugen, mein Schiff. Zu den Bauten. Hier ist Habak, lass mich runter. Am ersten Tag entkam uns Moby Dick, nachdem er mit seiner Schwanzflosse Ahabs Boot zerschlagen hatte. Der Kapitän und seine Bootsbesatzung konnten sich schwimmend retten. Die zweite Begegnung mit Moby Dick endete schlimmer. Der weiße Wal nahm ein paar Männer mit in die Tiefe. Darunter war auch Fedalla, der Feueranbeter. Und am dritten Tag... Oberbram, Segel höher setzen, mehr in den Wind. Kurs halten, Mann am Ruder, wenn dir was am Leben liegt. Harponiere die Eisen. Und wenn ich 10-mal die Erde umrunden und wenn ich tauchen und mit den durch muss, ich werde Moby Dick noch den Garaus machen. Großer Gott, einen einzigen Augenblick, du zeig dich uns. Du wirst mit dem weißen Wal nie fertig werden, alter Mann. Hör endlich auf damit. Es ist Wahnsinn. 2 Tage große Jagd. 2-mal alles in Stücke gehauen. Wieder das eine Bein abgerissen. Fedala, dein böser Schatten, drunten geblieben. Und alle guten Engel warnen dich. Und du willst immer noch mehr? Mein guter Fedala, mein Lotse ist vor mir gegangen, wie er es mir prophezeit hat. Und ich... Ich muss zum 3. Mal mit dir kämpfen, Moby Dick. Stirn gegen Stirn. Starbuck! Sir. Ich fahre jetzt zum 3. Mal aus, Starbuck. Wenn Sie es so haben wollen, Sir. Oft geschieht's, dass ein Schiff ausfährt und nicht wiederkommt. Das ist wahr, Sir. Manch einer stirbt bei Ebbe, wenn die Wasser fallen. Ein anderer bei Wasserstille. Ein dritter bei Flut. Und ich, Starbuck. Ich fühle mich wie eine Woge, die gleich brechen wird. Ich bin alt. Gib mir die Hand. Captain, geht nicht, Sir. Geht nicht. Kann denn nichts euch zum Dableiben überreden? Lass die Boote zu Wasser. Zum 3. Mal geht's gegen Moby Dick. In dem einsamen Boot ließ Ahab die Segel setzen, denn der Wind frischte auf. Mit Riemenschlag und unter der Leinwand ging es schnell leewärts, hinter Moby Dick her. Die Pequod folgte ihnen mit gehörigem Abstand. Ahab trieb die Männer an. Pult, Männer, pult! Jetzt kommt's drauf an. Wir sind ihm nahe. Da ist Moby Dick. Vorwärts! In seine Flanke. Manu, was ist das? Moby Dick sind Pickwood. Halten Schiff für Verfolger. Greifen Pickwood an. Captain, sehen! Das Schiff ist in Gefahr. Pult ihr, Leute! Rettet mir das Schiff! Rettet mir die Pickwood! Der Wal! Moby Dick kommt auf die Pickwood zu! Mann am Ruder! Geh in den Wind! Du Narr! In den Wind, hab ich gesagt! Siehst du Moby Dick nicht? Das ist das Ende! Gott, steh mir bei! Auch ich habe hier aus. Ob mir nun einer beisteht oder nicht. Wer hätte hier einen Stopp geholfen? Ich grinse dich an, du grinsender Wal! Und du, Ahab, warum fliehst du nicht? Warum jagst du noch immer hinter Moby Dick her? Für mich heißt es jetzt Jacke runter und Schuhe aus. In seiner Hose wird Stab sterben. Das ist freilich ein verfeinzender Tod. Das Schiff, die Pickwood, sei untergegangen. Sie seien verschwunden. Ran, ihr Wellen. Türmt die eine hohe Welle auf, die mir den Tod bringt. Ihr Wal trägt sie mich zu. Bis zuletzt will ich mich mit ihr schlagen. Aus der tiefsten Hölle heraus stoß ich noch nach dir. Und mein letzter Atemzug ist ein Fluch auf dich. hinab ins große Grab. Ich lass mich von dir in den Tod schleppen. Noch im Schlepp will ich dich hetzen. Du verfluchter Wal! Da hast du mein Eisen! Schon war die Harpune geworfen. Der getroffene Wal schoss davon und die Leine lief mit rasender Geschwindigkeit durch die Kerbe am Steven, die zu qualmen anfing. Plötzlich verhakte sich die Leine. Eher bückte sich, um sie wieder klar zu bekommen. Das gelang ihm auch, aber eine von ihren Schlingen verfing sich dabei an seinem Hals. Und ehe die Mannschaft recht begriffen hatte, was geschehen war, wurde er aus dem Boot gerissen. Im nächsten Augenblick flog das Ende aus der geleerten Balje, schlug einen der Männer nieder, fiel klatschend aufs Wasser und verschwand in der Tiefe. Ein paar Sekunden lang blieben die Männer wie gebannt im Boot sitzen. Dann riss der Strudel auch sie samt dem Boot in sich hinein. Und alles, Männer und jeder treibende Riemen, jede Lanze, alles, ob nun beseelt oder unbeseelt, wirbelte miteinander im Kreis herum und verschwand in der Tiefe. Das Drama ist aus. Aber einer hat den Schiffbruch überlebt. Einer, der jetzt verwaist ist. Ich, Ismael.